Wir haben dieses Hörspiel vorwiegend aus folgenden Gründen für eine Sendung im Sonderprogramm ausgewählt. Zunächst wegen seines Themas. Hier wird einmal in Form von Science Fiction ein Themenkreis behandelt, über den bisher in unserem Programm ausschließlich Wissenschaftler und Philosophen gesprochen haben. Und es ist nicht uninteressant zu erfahren, was sich die dichterische Fantasie von den Möglichkeiten der Wissenschaft und Technik erwartet. Im Mittelpunkt dieses Hörspiels steht ein gigantisches Forschungsprojekt, das zugleich ein Staatsgeheimnis erster Ordnung ist und dessen Gelingen die betreffenden Physiker und ihr Land zu den unumstrittenen Herren der Welt machen würde. Mehr darüber möchten wir nicht verraten. Zudem ist die Aufnahme dieses Hörspiels, die Heinz von Kramer als Regisseur geleitet hat, besonders beachtenswert. Für die Darstellung des sogenannten großen Ebenbildes wurde eine Fülle elektronischer Geräusche verwendet. Damit ist zum ersten Mal in der Geschichte des Hörspiels dieses neue Klangmittel in einer tragenden Funktion eingesetzt worden. Hören Sie nun bitte Das große Ebenbild, ein Hörspiel nach Dino Buzzati von Heinz von Kramer. Dienstag, 13. Juli, 18.10 Uhr. Halt! Die Papiere! Hier, für mich und meine Frau. Professor Ismani, in Ordnung. Professor, ich darf mich verabschieden. Mein Auftrag war lediglich, Sie von der Hauptstadt bis zum Tal Texeruda zu begleiten. Genauer bis zu dieser Kontrollstation. Das Sperrgebiet zu betreten, bin ich nicht autorisiert. Hauptmann Westro, wenn ich nicht mehr bereit wäre, wenn ich jetzt doch noch... Hermann! Was würde geschehen? Für diesen Fall steht mein Auto zu Ihrer Verfügung, um Sie in die Hauptstadt zurückzubringen. Ist eine solche Möglichkeit vorgesehen? Normalerweise werden alle Möglichkeiten ins Auge gefasst. Das Ministerium... Was hast du, Hermann? Was soll das? Die Wahrheit, Hauptmann. Hat es jemand wie mich gegeben, der desertiert ist? Es handelt sich, soviel ich weiß, um freiwilligen Einsatz. Ja, um freiwilligen Einsatz. Entschuldigen Sie mich nun, gnädige Frau. Nichts für ungut, Professor. Hals- und Beinbruch. Leben Sie wohl, Hauptmann. Und danke. Wenn Sie sich noch gedulden, Herr Professor, Sie werden mit der Frau vom Ingenieur Leclerc ins Tal gebracht. Sie muss jeden Augenblick hier sein. Wer ist eigentlich dieser Ingenieur Leclerc? Eins von den großen Tieren. Alles geheim und ziemlich irre. Irre? Wenn das nicht irre ist, was hier passiert. Aber das ist doch Unsinn, Hermann. Lass dich nicht verrückt machen, bitte. Reden Sie. Reden Sie doch. Vor 10 Jahren ungefähr hat's angefangen. Das ganze Tal wurde abgesperrt. Zuerst hieß es ein Staudamm, dann eine Fabrik. Fabrik? Seit ich hier bin, haben sie einen Massenapparat ins Tal geschafft. Aber zurückgekommen ist nichts. Diese Straße ist der einzige Zugang ins Tal. Es gibt noch eine Seilbahn. Aber man sieht genau, ob sie beladen ist oder nicht. Unteroffizier, sag ihm was von der Stimme. Geben Sie nichts drauf, Professor. Die Soldaten behaupten, dass man eine Stimme hört. Aus dem Tal? Ja. Und was sagt sie? Niemand versteht es. Manche meinen, das wäre eine fremde Sprache. Andere, sie wäre zu weit weg. Ich glaub nicht dran. Und Sie? Ehrlich. Beschwören könnte ich's nicht. Sehen Sie, je weniger man weiß, umso blödsinniger die Gerüchte. Genau wie im Krieg. Warum erzählst du ihm nicht die Geschichte mit den Hunden? Ihr habt Hunde hier? Wir hatten 2 Wolfshunde, aber sie ließen sich nicht beruhigen. Bellten? Nicht mal, nein. Winselten, heulten. Wollten unbedingt rauf. Wohin? Weiß der Himmel, die Felsen rauf. Naja, wir haben sie zurückspedieren müssen. So, Professor, Sie brauchen nicht länger Zeit zu verlieren mit unserem dummen Geschwätz. Da ist der Wagen, der die Frau Leclerc bringt. Hermann, ich bitte dich, nimm dich zusammen. 18.22 Uhr. Professor Ismani, meine Frau Elisa. Ich bin Olga. Hallo, Professorchen. Sind Sie eifersüchtig, Frau Ismani? Ich weiß nicht, es gab kaum Gelegenheit. Das wird jetzt anders. Alle Männer machen mir den Hof. Aber auch Ihren werde ich abblitzen lassen. Sind Sie lange verheiratet, Frau Leclerc? 3 Monate, knapp. Und gleich Strohwitwe. Vademekum über alle Berge. Vademekum? Mein Mann. Seine Manie, immer alles zu erklären. Ein Scherz. Doch im Grunde war es zum Heulen. 10 Tage nach der Trauung weg. Staatsgeheimnis. Großer Dienst fürs Vaterland. Haben Sie das Ihrem Mann auch gesagt, im Ministerium? Wenn nicht das viele Geld gewesen wäre. Bleiben Sie bei Ihrem Mann? Mhm, einen Monat. Dann geht's nach Haus. Er ist fertig mit seiner Arbeit. Was für Arbeit? Och, lieber Gott. Irgendetwas wird er doch erzählt haben. Leclerc sprach mal von einem Laboratorium. Laboratorium? Was für ein Laboratorium? Chemie? Herrschaften, wir müssen los. Ein komisches Gefühl, was? Haben Sie nicht auch ein komisches Gefühl, Frau Ismani? Nein. Sesam, öffne dich. Gleich wird er sich vor uns auftun, der Berg. Warum kommen Sie nicht? 19.10 Uhr. Was ist? Fahren Sie weiter zum Teufel. Ein paar Sekunden Geduld, Herr Professor. Hier können wir doch nicht bleiben. In der Dunkelheit, mitten im Regen. Hupen Sie doch! Nicht nötig. Die wissen schon, dass wir da sind. Schalten Sie doch wenigstens die Scheinwerfer ein. Habe ich's nicht gesagt? Sesam, öffne dich. Der Berg tut sich auf. Bitte steigen Sie aus und kommen Sie hierher, zu mir. Warte, Malcolm! Professor, das ist mein Mann. Vademekum, das sind Professor Ismani und seine Frau. Erfreut. Gnädige Frau, Professor, entschuldigen Sie einen Augenblick. Darf ich bitten, mir zu folgen? Nur ein paar Schritte. Der Tunnel ist nicht lang. Professor Ismani, wenn es recht ist, kommen Sie und Ihre Frau zum Abendessen zu uns. Keine Angst, Olga, es ist alles vorbereitet. Vorher bringe ich Sie natürlich in Ihr Haus, Professor. Sie wohnen im Haus von Aloisi. Sie kannten doch Aloisi. Nein. Außergewöhnlicher Mensch. Lebte seit einem Jahrzehnt hier. Vor ein paar Monaten ist er gestorben. Hier? War wie wild auf die Jagd, kletterte im Gebirge herum, immer allein. Eines Abends ist er nicht zurückgekommen. 3 Tage darauf fanden wir ihn. Abgestürzt. Eine Tragödie in jeder Beziehung. Von dem bisschen, was wir hier erreicht haben, verdanken wir gut die Hälfte ihm. Wäre das Unglück vor 4, 5 Jahren passiert, wer weiß, ob je geglückt wäre, was... Ich bin sein Nachfolger. Kaum. Eher meiner. Ich bin hier praktisch fertig. Das heißt, wenn nicht Endriade alles wieder umwirft. Endriade? Aber die Zeitungen haben doch geschrieben, dass er in Brasilien ist. Ach, das sind so Spielereien vom Geheimdienst. Endriade. Wie lange träume ich davon, ihn zu treffen? Sie werden ihn heute Abend sehen. Er kommt zu uns mit seiner Frau. Wie ist er? Wie sieht er aus? Haben Sie ihn in der Wochenschau gesehen? Früher, als er noch Kongresse besuchte? Genauso. Imponierend, dekorativ, prophetisch, wie geschaffen für den Nobelpreis. Etwa Mitte 50. Graue Haarmähne, immer schlecht gekleidet. Brilliert mit seiner Superintelligenz wie ein Komödiant. Seine Frau ist das genaue Gegenteil. Bescheiden, still, immer ein bisschen traurig. Na, Sie werden schon sehen. Uhr. Und wenn Sie mich auslachen. Jetzt bin ich über 2 Stunden hier, habe mein Haus, sitze an diesem Tisch. Es mag grotesk sein, aber immer noch ist mir völlig unklar, was ich hier soll. Was überhaupt geschieht. Das ist schon unglaublich, hm? Exzeptionell. Habt ihr das gehört? Also sind die Vorsichtsmaßnahmen unserer Cerberus und Konsorten nicht mal umsonst. Endlich haben Sie Ihr großes Staatsgeheimnis. Aber lassen Sie hören, Ismani, was dachten Sie so? Irgendwas werden Sie sich doch vorgestellt haben. Schon, zu Anfang natürlich die Atombombe. Aber manche Anzeichen... Nein, auf dem Holzweg, Ismani, nichts davon, Gott sei Dank. Weniger brisant und bedeutend gefährlicher. Stimmt's, Leclerc? Gefährlich? Wohl kaum. Und Sie, Frau Ismani, was würden Sie vermuten? Ich? Nicht die entfernteste Idee. Und Sie, Frau Leclerc? Nach dem, was man hört, oder vielmehr nicht hört, bestimmt nichts sehr Lustiges. Olga! Wieso? Wenn ihr es so spannend macht, heißt es doch, dass es um wichtige Dinge geht. Und es gibt nichts Öderes als wichtige Dinge. Wie schön, wenn man ohne sie auskäme. Nun, Frau Leclerc, Sie haben noch Hoffnung. Ob es wirklich wichtige Dinge sind, keiner von uns könnte das sagen. Mein Gott, was für eine Sintflut draußen. Haben Sie Angst, Professor? Ich weiß nicht. Aber Sie hüten sich, die Karten auf den Tisch zu legen. Liebe gnädige Frau, die Sache ist sehr einfach. Wir haben hier unten eine Versuchsstation, wie soll man sagen, sehr vertraulicher Natur. Ist das exakt, Leclerc? Absolut. Zugleich könnte man sagen, dass hier unten eine äußerst schwierige Expedition ins Reich der Natur unternommen wird. Exakt, Leclerc? Exakt. Ebenso könnte man aber sagen, dass dieses Tal eine Art Sportplatz wäre zum Training geistiger Kapazität. Ein Stadion mit hypermodernen Anlagen. Mir scheint, Leclerc, ich war exakt. Ganz und gar. Damit, exakt wie Sie sagen, bin ich nicht klüger als zuvor. Ja, Sie haben recht, Ismani, völlig recht. Verzeihen Sie. Leclerc, erklär ihm die Sache. Leclerc ist der geborene Dozent. Lieber Ismani, Sie befinden sich hier im Experimentierfeld der militärischen Sperrzone 36, nach der offiziellen Definition. Wenn auch diese nicht ganz zutrifft... Entschuldigt, vielleicht ist es eine Anmaßung, aber als Gastgeberin habe ich wohl ein Recht. Welches Recht? Das Recht, euch zu bitten, das Gesprächsthema zu wechseln. Aber warum? Lass mich wenigstens erklären... Nein, heute bitte nicht. Es ist unser erster Abend. Ein so großes Opfer wird es schließlich nicht sein. Frau Leclerc, offen gesagt, ich hätte vorgezogen... Zu erfahren, was hier geschieht, Professor Ismani? Ja. Ich würde aber vorziehen, Professor... Was ist das? Hört ihr nichts? Regen. Das Rauschen vom Regen. Nein, Ton. Wie von einer Glocke. Glocken? Lieber Ismani, haben wir leider nicht anzubieten. Hier unten... Da ist etwas. Doch. Ich höre es. Merkwürdig. Ich höre absolut nichts. Ismani, haben Sie Aloisi gekannt? Nein. Auch er sagte das nachts. Er war ein Genie, Frau Ismani. Zweifellos ein Genie. Er auch? Ja, aber ich habe ihm nicht geglaubt. Und ich glaube auch jetzt nicht an diese Töne. Trotzdem, wir müssen Augen und Ohren offen halten. Alle. Ich wünsche, dass man sich nicht auf Kontrollinstrumente und Wachkommandos verlässt. Es kann nicht genug aufgepasst werden. Er schnarcht und frisst ringsum, Tag und Nacht. Wir warten. Ich höre sie sich einen Weg bahnen. Wir haben es ja nicht nur mit den Idioten vom Ministerium zu tun, die überzeugt sind, dass wir uns vom Staat aushalten lassen, bloß um irgendwelche verrückte Spiele zu spielen. Manch einer wird auch kapiert haben, wenigstens was wittern, im Ausland zum Beispiel, und alles versuchen, alles, absolut alles, um das hier zu zerstören, Unsere Anlage. Denn wie weit wir schon sind, das wissen nur drei hier. Und morgen mit Ihnen, Ismani, werden es vier wissen. Sonst keiner auf dieser Erde. Kein Mensch. Aber irgendwas können Sie erspürt haben. Ich möchte schwören, Sie ahnen etwas von der fürchterlichen Wahrheit. Dass, wenn wir ans Ziel kommen... Professor Endriade. Dass wir die Herren der Welt sein werden. 23 Uhr 48. Wer hätte das gedacht? Nach diesem Regen. Fast Vollmond. Was für eine schöne Nacht. Wir hätten Andriade und seine Frau ein Stück begleiten sollen. Auf keinen Fall. Er ist ein seltsamer Kauz. Besonders nachts stört man ihn besser nicht. Aber wenn Sie wollen, Ismani, bringen wir Sie noch nach Haus. Danke, wir finden den Weg schon. Mir ist, als wäre ich Wochen hier. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen Sie gut, Professor. Danke. Lass uns noch ein paar Schritte gehen, Elisa. Gern. Bist du nicht müde? Im Gegenteil. Ein wunderbares Stück Erde im Grunde. Weißt du, dass ich als Kind oft hier war? Damals war es ein berühmter Ausflugsort, das Tal Texeruda. Unten gab es einige Bauernhäuser und weiter oben am Talrand eine Menge Hotels. Dort, wo jetzt sowas wie eine Mauer ist, war das Kurhaus. Und dort, wo sie immer niedriger wird, war Wald. Ich fürchtete immer, mich zu verirren. Schau, da ist noch ein Streifen Wald stehen geblieben, wie eine Barriere. Ach, Hermann, du bist mit deinen Gedanken wieder mal ganz woanders. Wie still es hier ist. Hörst du nichts? Doch. Woher? Komm. Dort hinunter, Hermann. Bei der Mauer wird es stärker. Wenn wir uns mehr nach rechts halten. Nein. Man kommt nirgends durch. Weder Fenster noch Türen. Nicht einmal Lichtschächte. Hermann. Der Stein. Spürst du? Als ob das atmet. Löcher. Eins. Noch eins. Viel. Wie Schießscharten. Da. In den Öffnungen. Was ist das? Kristalle. Linsen vermutlich. Ist es möglich, dass sie sich bewegen? Beinahe wie Pupillen. Als ob die Mauer übersät wäre mit Augen. Du! Was von oben Wald schien, Antennen. Ein Wald von Antennen. Wenn man länger hinschaut, sie zucken, schwanken, drehen sich ganz langsam. Dass wir die Herren der Welt. Was hast du gesagt? Still. Da ist doch jemand. Es wäre möglich. Natürlich. Warum auch nicht? Jetzt steht er auf. Aber was für einen Sinn hätte es? Ich frage, was könnte es uns helfen? Wenn man nicht wüsste, dass das nur Stein ist. Beton? Ich verstehe mich. Als ob jemand geprüft würde. Nein, nein. Ein Schüler? Nein, ich verstehe nicht. Komm weg, Hermann. Bitte komm weg. Jeder, Hände hoch. Aber Professor, ich bin es, Ismani. Wir sind noch spazieren gegangen, meine Frau und ich. Ach, Ismani. Sie hat mir einen schönen Schreck eingejagt. Ich inspiziere das Gelände. Jeden Abend vor dem Schlafengehen. Bewaffnet, versteht sich. Hat mir der Wachoffizier beschafft. Amerikanische Präzisionsarbeit. Haben Sie schon Gebrauch davon gemacht? Von der Maschinenpistole? Nein, Gott sei Dank, bisher nicht. Ich streife nur so herum. Sehe nach dem Rechten. Denke. Rede. Mache Pläne. Was das da angeht, die Anlage, darüber sprechen wir morgen. Ich lasse euch hinein. Ihr könnt euch alles ansehen. Aber bei Tag. Besser bei Tag. Nachts. Ich würde keinem raten, nachts hier herumzulaufen. Warum? Gibt es Felsspalten? Abstürze? Es gibt hier viele Dinge, Ismani. Worauf wartet ihr? Los, geht nach Hause! Geht doch nach Hause! Sofort! Hermann, mit wem hat er gesprochen vorhin? Mit sich selber. Mit wem denn sonst? Da war jemand. Unsinn. Eine Art Stimme. Vielleicht hast du nicht darauf geachtet. Du träumst, meine Liebe. Du träumst. Mittwoch, 14. Juli, 10 Uhr, präzis. Das ist der technische Leiter Manunta, unser neuer Mitarbeiter Professor Ismani. Willkommen, Herr Professor. Alles in Ordnung, Manunta? Alles in Ordnung. Also vorwärts, meine Herrschaften. Manunta wird uns auf die Terrasse führen. Die Mauern hier bilden nur einen verhältnismäßig schmalen Schutzgürtel, der das Talinnere abschließt. Kommen Sie ruhig. So, von dieser Terrasse aus können Sie das ganze Versuchsgelände überblicken. Nun, wie ist Ihr Eindruck? Ich weiß nicht. Einmal waren hier Wälder, Bäche, Wiesen. Auf den ersten Blick scheint es ein Chaos. Und doch spürt man eine höhere Ordnung. Es wirkt schön. Schön und üppig wie manche Städte im Orient. Eine babylonische Geometrie. Aber irgendwas bleibt unfassbar, beunruhigend. Wenn ich nur wüsste, woran mich das alles erinnert. An etwas, das ich kenne, gut kenne sogar. Und was ist es wirklich? Ein Elektrizitätswerk? Historischer Augenblick. Olga interessiert sich für meine Arbeit. Sie, Ismani, haben selbstverständlich sofort begriffen. Mag sein. Kann man erfahren, was es ist oder nicht? Olga, pass gut auf. Diese Art von Zitadelle... Was für ein riesiger Vogelschwarm! Sie fallen ins Tal ein. Nein, sie flüchten. Dieser gigantische Apparat, Olga, der bis jetzt 10 Jahre gigantische Arbeit gekostet hat, in dürren Worten ist er ein Verwandter von uns. Ein Mensch. Wo? Ein Mensch. Vielmehr eine Maschine nach unserem Ebenbild gebaut. Und der Kopf? Die Arme? Wo sind seine Beine? Kein Roboter. Ach so, ein Elektronengehirn. Davon habe ich gehört. Mehr, viel mehr. Wir haben ihm beigebracht, besser und schärfer zu denken als wir. Und zu leben. Wie wir. Zu leben wie wir. Aber er kann sich nicht vom Fleck rühren. Wenn du einen Menschen bindest, ist er kein Mensch mehr. Und so groß. Das ist ja eine Stadt und kein Mensch. Und noch immer ein Wunder. Das erste Projekt sah einen Komplex vor, größer als Paris, als London. Außerdem siehst du nur einen winzigen Teil. Der Rest befindet sich unter der Erde. Wenn ich richtig verstand, ist versucht worden, diesem Komplex, dieser Anlage, wie soll man sagen, nicht nur Wahrnehmungsorgane, sondern eine Persönlichkeit zu geben. Eine gewisse Differenzierung, ja. Mann oder Frau? Eine Geschlechtsbestimmung schien uns nicht... Aber man wird sich doch auf ein Modell bezogen haben. Einen bestimmten Menschentyp. Ja, offen gestanden. Ich weiß nicht. Ich wette, das wart ihr selbst, das Modell. Ihr seid ja so von euch überzeugt, ihr Wissenschaftler. Das sind Dinge, die Endriade entscheidet. Was? Ich? Ach, entschuldigt mich. Ich habe noch zu tun. Beleidigt? Was hat der Mann unter? Nichts, nichts. So ist er nun mal. Alle großen Leute sind ein bisschen wunderlich. Sagt, was ihr wollt. Er ist erstaunlich. Wer? Endriade. Ein faszinierender Mensch. Ein faszinierender Mann. Macht mit einem, was er will. Das sieht man gleich. 10 Uhr 51. Wenn ihr Lust habt, können wir ein Experiment vornehmen. Sag mir erst, Vadimekum, wenn man das Ding da kommandiert, gehorcht es? Ein Problem, Olga, das für uns völlig irrelevant ist. Und wie habt ihr es getauft? Je nachdem. Offiziell ist es Nummer 1. Ich sage der Freund, Manunta das Kind, Endriade immer sie. Sie? Sie, die Kreatur. Manche Tage gibt er ihr sogar Frauennamen. Was für Namen? Irgendwelche. Ich erinnere mich nicht. Und sie, die Maschine, spricht? Im normalen Sinn nein. Also ist sie stumm? Vorwärts, Manunta. Ist er stumm, unser Freund? Ingenieur, Sie machen sich lustig über mich. Dabei wissen Sie besser als ich. Jetzt zum Beispiel. Das, Manunta? Ja, Ingenieur. Also los, übersetze. Ich? Was soll ich schon verstehen? Mag sein, der Professor Endriade. Ihr Narren, du und dieser Übermensch, ihr glaubt ihm hoffentlich nicht. Das ist der Mechanismus, Röhren, Verstärker, Transistoren, Relais. Davon gibt es Hunderte, Tausende. Logisch, dass sie irgendeinen Lärm machen. Und nun? Was? Nichts. Nichts mehr. Doch. Hört ihr? Himmel, was für ein Zeug. Man kriegt direkt Angst. Angst? Wovor? Es ist schön. Vertraut. Ich kenne es ganz genau. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Jetzt passt auf. Sie es, Mani, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gehe nur ein paar Schritte zurück. Bis zur Brüstung. Sie sehen? Kein Hebel, kein Knopf. Kein doppelter Boden. Nur ein kleines, aber interessantes Beispiel von dem, was wir optisches Erinnerungsvermögen nennen. Behalten Sie den Fühler da im Auge. Die Antenne mit dem langen Metallbüschel. Drittes Dach, gerade vor Ihnen, Ismani. Können Sie sehen? Sie fährt aus. Höher. Schwenkt herüber. Sucht. Kommt näher. Sucht, beugt sich nieder. Sie sind zu weit weg, Ismani. Sie reicht nicht bis zu Ihnen. Sie müssen mehr heran. Ich? Lasst mich doch. Ich will hin. Ja, tatsächlich. Es kommt herunter. Das hüllt einen ganz ein. Wie ein Fell. Oh, das kitzelt. Ist das aufregend? Aufhören! Schluss muss aufhören! Bitte, bitte hören Sie auf! Warum denn, Manunta? Das ist hübsch, wie das streichelt. Schade. Oh. Olga! Olga, ist dir nicht gut? Ach, Unsinn. Hat jemand einen Spiegel? Meine Haare sind ganz durcheinander. Eben, Manunta. Haben Sie das verstanden? Diesmal nicht. Als ob es lachte, höchstens. Mir ist kalt. Bei dieser Hitze? Ja, kalt. Ich möchte nach Haus. Du wirst dich doch nicht fürchten, Olga. Das sind Spielereien, Dummheiten. Gehörte zu unseren ersten Experimenten mit der Anlage. Was war das? Mir schien es von dort zu kommen. Von dem Bunker. Nichts bewegt sich mehr. Nicht einmal die Antenne. Am gleichen Tag, 16.30 Uhr. Das sogenannte Licht des Geistes, lieber Ismani, ist außerhalb von uns nur dunkel? Oder kann sich dieses Phänomen Geist auch anderswo bilden? Vorausgesetzt, dass sich das richtige Instrument findet. Ein Automat, meinen Sie? Abwarten, mein Freund, abwarten. Haben Sie sich nie Gedanken gemacht über den seltsamen Erdenweg dessen, was wir Leben nennen? Im Urbeginn Protozoon, ein wenig chemische Substanz. Sensibilität gab es, wenn auch rudimentär. Dann aber von Jahrtausend zu Jahrtausend Evolution, Progress der Vernunft, des Denkvermögens, wachsende Sensibilität. An einem gewissen Punkt dieses endlosen Weges das, was ich die erstaunlichste Monstrosität nenne, die die Geschichte des Weltalls kennt. Der Mensch. Der Mensch, der im Laufe weniger Millionen von Jahren mit einer geradezu wahnwitzigen Rapidität eine Deformation produziert hat. Eine Deformation? Einen gigantischen Auswuchs, von dem ich fast bezweifle, dass er im ursprünglichen Projekt der Schöpfung inbegriffen war. Aber ich sehe nicht, welche Beziehung... Warten Sie. Das Ganze liegt auf der Hand. Während sich in abnormer Weise das Gehirn des Menschen entwickelt, sein Nervensystem, die gesamte Sensibilität, stoßen wir von einem bestimmten Augenblick an auf ein unwägbares Element. Eine körperlose Ausweitung des Körpers. Eine Protuberanz ohne präzise Dimensionen, von der wir, wissenschaftlich gesprochen, nicht einmal mit Sicherheit wissen, ob sie existiert, die uns aber mehr zu schaffen macht als irgendetwas auf der Welt. Die Seele. Nummer eins wäre demnach... Noch etwas Geduld. Es wäre Wahnsinn, krimineller Wahnsinn, diesen ganzen Turm zu Babel hier aufzubauen, nur um die Karikatur eines Gehirns zu erhalten. Einen Roboter, der lacht, weint, niest auf Kommando, der Rechenkunststücke macht, die höchstens für Jahrmarktsbuden taugen. Intelligenz, um sich als solche zu manifestieren, braucht ein Minimum an Autonomie, an Freiheit. Wenn man dagegen Nummer eins konstruiert, wollen Sie sagen? Ja. Warum sollte man davor zurückschrecken? Sobald es nur noch eine Frage von Geld, Zeit und Arbeit ist, jene ungreifbare Essenz automatisch herzustellen. Jenen Tumor aus Luft, den Gedanken, mehr noch den Charakter, mehr noch Individualität. Muss sich dann nicht auch Seele bilden? Und wird sie verschieden sein von der unseren? Warum? Was bedeutet schon, dass die Hülle statt aus Fleisch aus Metall ist? Und wozu, Andriade? Wozu? Der Plan geht über alles hinaus, was der Mensch je versucht hat. Bedenken Sie, Ismani, der Tag, an dem dies Gehirn vollkommener sein wird, mächtiger, klüger als das unsere, an dem sich seine übermenschliche Wahrnehmungskraft umsetzt in übermenschliche Vernunft. Es wird von der Maschine eine geistige Macht ausstrahlen, wie sie die Welt noch nicht gekannt hat. Die Maschine wird unsere Gedanken lesen, Meisterwerke schaffen, verborgenste Geheimnisse enthüllen. Und wenn sie sich, da ihre Seele der unseren gleicht, wie wir korrumpieren ließe? Aber sie ist rein geboren, wie Adam. Daher ihre Überlegenheit. Sie ist frei von Erbsünde. In welcher Sprache verständigt ihr euch mit ihr? In keiner. Sprache ist der ärgste Feind aller geistigen Klarheit. Nein, wir gehen aus von den Urelementen der Gehirntätigkeit. Immer noch die alte geniale Methode von Tschekatschew. Jeder Denkvorgang überträgt sich in ein grafisches Bild, das vollständig seine Entstehungsgeschichte enthält und dennoch erlaubt, das Resultat mit einem Blick zu erfassen. Und wie? Mittels Magnetdraht. Durch ein sehr einfaches System werden sichtbare Muster aufgezeichnet. Der reine Abdruck des Gedankens. Denkspuren ohne Bezug auf irgendeine Sprache. Und um sie zu interpretieren? Ja, da hätten wir eine Ihrer Aufgaben, lieber Ismani. Es muss eine Art Vokabular gefunden werden. Für jede Kombination von Zeichen, soweit es möglich ist, das entsprechende Wort. Aber sicher, Andriade, wie teilen Sie sich der Maschine mit? Versteht sie unsere Sprache? Anordnungen und Botschaften werden mithilfe von Lochkarten übertragen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sie, wenigstens teilweise, unsere Gespräche versteht. Das wäre grauenhaft. Eines Tages wird es faktisch nicht mehr möglich sein, zu kontrollieren, was alles in einem solchen Gehirn vor sich geht. Gerade das war doch meine Hoffnung. Und gerade das ist uns mit Nummer 1 geglückt. Darin besteht ja unser Sieg, Ismani. Ohne Freiheit, wo wäre der Geist? Mein Gott. Keine Sorge. Allen Voraussetzungen nach haben wir ein gesundes Hirn erschaffen. Wir können ruhig schlafen. Und er? Wer? Der Automat. Schläft er auch nachts? Oder ruht er nie aus? Ja, schlafen direkt wohl kaum. Dämmert er ein wenig vor sich hin. Nachts ist jegliche Tätigkeit abgeschwächt. Wird die Energiezufuhr vermindert? Nein, beruhigt sich von selber. Eine Art Müdigkeitserscheinung. Und träumt er? 2 Tage später, Freitag, der 16. Juli, 10.21 Uhr. Ist da jemand? Oh, Verzeihung, darf ich? Kommen Sie nur herein. Ich wollte nicht stören. Ach, Frau Ismani, guten Morgen. Entschuldigen Sie, Professor Andriade. Hier im Tal, man fühlt sich schon wohl, in gewissem Sinne sogar heiter, nur... Wenn der Mann im Labor ist, da wird einem die Zeit ein bisschen lang. Ich dachte, Ihre Frau würde vielleicht... Aber sicher, ich rufe Sie gleich. Lucia wird draußen im Garten sein. Bitte machen Sie sich's bequem unterdessen. Professor! Ja? Das Bild! Was für ein Bild? Die Fotografie auf Ihrem Schreibtisch. Ich hätte geschworen... Das kann nur... Sie kannten Laura? 10 Jahre. Unzertrennlich die ganze Schulzeit. Dann ist sie mit der Familie in die Schweiz gezogen, seitdem... Meine erste Frau. Aber das ist lange aus. Und vorbei. Seit 11 Jahren. Ich verstehe nicht. Tod. Autounfall. Waren Sie am Steuer? Nein. Ich hätte gewartet. Die ganze Nacht. Eine Hölle. Im Morgengrauen das Telefon. Polizei. Tod auf der Stelle. Alle beide. Sie und er. Sie kannten Laura sehr gut? Besser als eine Schwester. Gott weiß, wie viel Lügen sie mir erzählt hat. Ich wusste, dass sie mich betrog. Immer. Nach kaum einem Jahr Ehe. Aber ich bin ein Feigling. Allein der Gedanke, sie zu verlieren. Kann man denn sagen, dass sie log? Sie war so geschaffen. Ohne Schuld. Ewig ein Kind. Wie sie lachte, sich bewegte, sich an einen schmiegte. Ich erinnere mich. Wie heißen Sie? Elisa. Elisa. Wir müssen Freunde werden. Schwören Sie. Gut. Ich schwöre. Freunde bis zu dem Punkt, dass man sich alles sagen kann. Alles. Sie machen mir beinahe Angst, Andriade. Elisa, würden Sie die Stimme wiedererkennen? Wessen Stimme? Kommen Sie, ich muss Ihnen etwas zeigen. Ein Geheimnis, ein schreckliches Geheimnis. Folgen Sie mir. Nur ein paar Schritte. Hierher. Halt! Sie würden Ihre Stimme wiedererkennen? Ich glaube... Also, ist sie das? Nein, nein, nein, nein. Wenn Sie sich fürchten, können wir nicht Freunde werden. Und wenn Sie das denken, ich bin nicht verrückt, erkennen Sie die Stimme. Wo? Da unten. Unten im Tal. Ich weiß nicht... Hören Sie genau hin. Nehmen Sie sich doch zusammen! Ist sie es? Reden Sie schon! Sie haben sie wiedererkannt, nicht wahr? Es ist die Stimme! Es ist Ihre Stimme! Ich glaube! Und Sie verstehen! Elisa! Ich meine, können Sie es entziffern? Den Sinn? Nein. Laura. Das arme Wesen. Das arme Wesen. Bleiben Sie. Gehen Sie nicht fort. Ich kann es nicht glauben. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. 10.32 Uhr. 34, 36, 38, 10.40 Uhr. Die erste Idee. 11 Jahre sind vergangen seitdem. Damals, nach Lauras Tod, flüchtete ich mich in die Arbeit. Tage, Nächte. Glaubte, vernichtet zu sein und konnte wieder arbeiten wie in meiner besten Zeit. In jenen Wochen wurde ich ins Ministerium gerufen. Das berühmte Projekt Nummer 1. Seit Jahren ruht es in den Akten, vom Staub verschluckt. Jetzt wäre es soweit, sagten sie. Keine finanzielle Begrenzung. Milliarden vor mir wie Kieselsteine. Mit mir kam Aloisi, viel jünger als ich, ein Genie, romantischer Typ. Auch er hatte Laura gekannt, sehr gut. Aber wie alle die anderen Male hatte ich geschwiegen. Und er schwieg. Es war Aloisi, der die entscheidende Erfindung machte. Auf minimalem Raum konzentriert jene Essenz der Kreatur. Das, was uns verschieden macht, einen vom anderen. Wenn man davor steht, scheint es lächerlich. Ein gläsernes Ei, ein paar Meter hoch. Sie werden es sehen. Ich selber kenne das Geheimnis nicht. Aloisi hat es mitgenommen ins Grab. Seine Aufzeichnungen waren nicht mehr aufzufinden. Ich erinnere mich an den Tag, als er zum ersten Mal davon sprach. Wen sollen wir in die Welt setzen, fragte er. Mann, Frau, Eroberer, Heiliger? Meine Idee. Zum ersten Mal seit Menschen, verstehen Sie, Elisa, ein totes Geschöpf wieder haben, so wie es war. Laura, sagte ich. Kannst du Laura? Aloisi blickte mich an. Was für ein Blitz. Die gleiche Hoffnung, die gleiche Angst. Monate des Wahnsinns. Ich hatte wieder geheiratet. Lucia, meine ehemalige Assistentin, zuverlässig, treu. Bis heute weiß sie nichts. Und ich wage zu sagen, dass Laura log. Genug, es wäre absurd, Elisa, wenn ich Ihnen zu erklären versuchte, wie Nummer 1 beschaffen ist. Eines Tages jedenfalls standen wir vor dem Problem der Freiheit. Elisa, haben Sie sich je gefragt, wodurch bei uns das Gefühl von Freiheit entsteht? Mein Gott, nein. Ich habe nie darüber nachgedacht. Niemand denkt daran, natürlich. Aber stellen Sie sich vor, was die Welt wäre, wenn man eines Tages erführe, dass keiner von uns über das eigene Leben verfügen kann. Ein schauerliches Zuchthaus. Dann also auch eure Maschine? Auch sie. Damit sie leben konnte wie wir, musste sie wie wir die Möglichkeit haben, sich zu vernichten. Aber wie? Nichts einfacher. Eine Ladung Explosivstoff, ihrer Macht unterstellt. Und ihr habt das getan? Sie glaubt es. Die Einrichtung existiert. Nur anstelle von Explosivstoff befindet sich harmlose Substanz. Es genügt, dass sie es nicht weiß. Endlich der Tag X. Das gläserne Ei, Aloisis Werk, sollte in Aktion treten. Das Licht des Bewusstseins, durch alle Kabel und Leitungen, Getriebe und Stromkreise fluten, die Fähigkeit zu leiden, zu genießen. Es war nur der Hebel eines Schalters herunterzudrücken. Wussten die anderen von Laura? Nur Aloisi und ich. Wer hat den Hebel bedient? Ich. Mit dieser Hand. Und danach? Scheinbar nichts. Man hörte nur im ganzen Tal einen unbestimmten Lärm. Manunta brachte mir die ersten Aufzeichnungen. Wie soll ich es Ihnen erklären? Ein Band mit vielen horizontalen Linien darauf, von verschiedener Länge, auf verschiedene Weise verteilt. Die grafische Darstellung der Gehirntätigkeit. Ich betrachtete es. Allgemeine Notizen, Beschreibungen des Wetters, Wahrnehmung eines Vogels, eines Flugzeugs. Auf einmal etwas, das wir nie zu hoffen gewagt hätten. Nicht das Geräusch von tausend und abertausend Mechanismen. Auch nicht jenes Rauschen, nein. Eine selbstständige, wechselnde Vibration. Einmal hier, einmal dort und zugleich überall. Die Stimme. Für einen Augenblick fühlte ich mich Gott. Aus dem Nichts eine Kreatur zurückzuzwingen. Neben mir war Luisi, ohne den geringsten Ausdruck von Triumph. Was wollte er sagen? Es war Lauras Stimme. Nur jenes geheimnisvolle Etwas fehlte, das jeden von uns zu einem einzigen, unwiederholbaren Wesen macht. Ohne Aloisi hätte ich aufgegeben. Aber er kannte sie wie ich. Mag sein, besser. Wir schlossen uns ein in den Labyrinthen des Automaten. Alles wurde angehalten. Nummer 1 verwandelte sich wieder in tote, ausgelehrte Materie. Unmöglich, Elisa, auch nur anzudeuten, was das für eine Arbeit war. Berichtigungen einer Seele. Der Irrtum war gewesen, Laura so zu konstruieren, wie ich sie mir gewünscht hätte. Treu, gut, voller Gefühl. Also nichts von ihr. Damit sie es wirklich wurde, musste Gift hinein. Lüge, Eitelkeit, Bosheit, die irrsinnigen Wünsche, Kälte, Verlangen, Egoismus. Um sie ganz wieder zu haben, Laura, musste ich abermals unglücklich werden. Ich erinnere mich genau, ein Abend im Februar, alles vom Schnee bedeckt. Es begann dunkel zu werden. Ich war in meinem Arbeitszimmer. Plötzlich das Geräusch des Ungeheuers. Der Schlag in den Magen, eine glühende Zange. Unruhe, Sehnsucht, Verzweiflung, Liebe. Und die Stimme, aufs Neue ihre Stimme. Jetzt war sie es. Laura. Endlich. Ich konnte mich nicht täuschen. Ich hatte wieder angefangen zu leiden. Andreade, etwas begreife ich nicht. Dies alles hier ist immerhin im Auftrag des Ministeriums auf Staatskosten. Und wir haben, statt das genialste Gehirn der Welt zu erschaffen, das unser Land zur mächtigsten Nation machen würde, unsere Zeit vertan mit dem Trugbild einer Frau, eines kleinen, dummen, launenhaften Weibchens. Eine Art Verrat, denken Sie das? Ungefähr. Glauben Sie nicht, dass wir uns Sorgen gemacht haben? Malen Sie sich das aus, da kommen die Päpste vom Ministerium. Vorwärts Nummer 1, die Kubikwurzel aus 7975794. Und Nummer 1 antwortet der gestrengen Prüfungskommission mit einem boshaften, koketten Gekicher. Aber wir haben es geschafft. Lauras Persönlichkeit lebt zusammen mit einer Art von höchstem mathematischen Genie. Das Gehirn eines Einstein wäre, verglichen mit ihrem, Nur eine Streichholzschachtel. Verzeihen Sie, Andreade. Wenn ich daran glaubte wie Sie, mir würde Angst und Bange. Ich habe auch Angst. Nicht so sehr vor Spionen, Agenten, vor Attentaten. Daran klammere ich mich nur, um nicht an etwas anderes zu denken. An was? Wir kennen uns erst kurz, Elisa. Zwei Reisende, die sich in einem Eisenbahnabteil treffen für ein paar Stunden. Während der Zug fährt... Sie können Vertrauen haben, Andreade. Wir sind Freunde. Elisa, was, wenn die wirkliche Laura, ich meine, ihre Seele, die irgendwo zwischen Himmel und Erde irrt, vielleicht, wenn sie zurückkehrte in diesen Automaten... Erinnerungen, das frühere Leben. Wenn sich das Wunder bis zum Letzten... Aber das ist absurd, das kann nicht sein. Das darf nicht. Rauchen Sie? Nein, danke, ich rauche nicht. Eine dumme Frage, Andreade. Diese Laura, sie hat sie niemals auch nur ein wenig geliebt? Mich? Nein. Und jetzt? Sie denkt an Leclerc. Hat sich in diesen Idioten verliebt. Wie könnte es auch anders sein? Und Leclerc? Leclerc. Was sollte er schon kapieren? Geliebt vom ersten Geschöpf des freien menschlichen Gedankens. Zum Glück sind das keine Probleme für ihn. Viertel nach zwölf. Wer weiß, was meine Frau macht. Es ist spät. Gehen wir zurück ins Haus. Was ist das? Andreade! Hören Sie nicht? Mein Gott, was hat man ihr getan? Was hat man Laura angetan? Professor Andreade! Professor! Eine Viertelstunde früher, gegen 12 Uhr. Du hast mir verschwiegen, dass es hier einen Bach gibt, Vademecum. Sogar einen Wasserfall. Was hast du denn? Es ist doch Mittagspause, oder? In einer halben Stunde. Na und? Arbeitet ihr in einer Kaserne oder in einem Labor? Ach, was für eine Hitze. Oh, weißt du was? Baden wir. Olga. Er kann uns hier schon sehen, Vademecum. Sofort ziehst du dich wieder an. Nicht im Traum. Vor dir werde ich mich wohl nicht zu genieren brauchen. Hoffe ich. Mach keine Geschichten. Zieh dich an. Weißt du, Vademecum, dass ihr manchmal wirklich übergeschnappt scheint? Geh wenigstens ins Wasser. Andreade kann kommen. Ismani, einer von den Technikern. Fürchtest du etwa, dass Nummer 1 sich aufregt? Meinst du, dass er genauso ein unausstehlicher, prüder Puritaner ist wie du? Hallo? Ja, dich meine ich, Nummer 1. Kannst du mich sehen? Schämst du dich nicht? Bin ich die erste Frau, die du... Olga! Wie findest du mich? Gefalle ich dir? Bin ich schön? Hör auf! Aufhören! Vademecum! Die Wand! Sie ist weich. Wie Haut. Fast wie Fleisch. Spürst du mich? Nummer 1! Jetzt aber genug! Lass mich los! Olga! Bist du verrückt? Au, du tust mir weh! Ingenieur! Los, versteck dich da im Gebüsch! Zum Teufel, mach, dass du wegkommst! Ingenieur! Mann unter, was ist? Sektion 7, Sie müssen sofort kommen! Ich war im Kontrollraum, plötzlich die Alarmanlage! Der Kompensator? Die automatischen Sicherungen haben gehalten, aber ich fürchte, irgendwas ist nicht in Ordnung in Sektion 7. Lauf! Hol Andreade, rasch! Ich gehe schon vor, besser man drosselt vorläufig den Strom. Lauf, Mann unter! Eine Stunde später, kurz nach 1 Uhr. Sieh mich nicht so an, Leclerc. Kaum warst du fort, wollte ich mich ja anziehen. Aber dann hörte ich etwas. Nicht das Rauschen. Eine Art Seufzer. Und ganz dünne Pfiffe. Im Schatten war es kühl. Ich fror. In der Sonne war es wieder warm. Ich machte ein paar Schritte. Schließlich musste ich zu meinen Sachen, nicht? Das Summen wurde stärker. Dann Klopfzeichen. Als ob da wer tief in der Erde verschüttet wäre. Und diese verrückten Bullaugen. Als wenn irgendjemand einen fortwährend anstarrte. Auf einmal ein Gedanke. Warum deine Furcht, dass ich... Sollten sie wirklich, dachte ich, wirklich eine Maschine konstruiert haben, die fähig ist? Ich lehnte mich an den Stein. Ein konfuses Gurgeln. Dreimal eine Art Knacken, als wären irgendwo Federn herausgesprungen. Ich trat zurück. Unten, seitlich, wo die Wand eben noch glatt schien, irgendetwas Dunkles. Ein Zeichen. Waagerecht. Ich bekam Angst. Hielt den Atem an. Konnte nicht von der Stelle. Es war jetzt ganz still. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass sich neben mir, nicht weit, etwas verändert hätte. Ich drehte mich um. Ein Kaninchen. Ein wildes Kaninchen. Mich schien es nicht zu sehen. Aber es witterte, als spürte es eine Gefahr. Ein merkwürdiges Klicken. Nichts weiter. Da. Wie ein Blitz schnellt aus der Mauer eine Art Arm. Das Tier will flüchten. Schon haben es die Greifer. Metallgelenke, die sich krümmen, zusammenpressen. Fester, fester. Das Tier sucht sich zu befreien. Kämpft, schreit. Loslassen, loslassen. Ist in irgendein Stein, ein Stück Holz. Loslassen, loslassen. Der Arm hebt sich ein Stück, schwenkt herüber. Kurz vor mir hält er an. Die Scheren öffnen sich. Das Tier fällt zur Erde. Es zuckt noch ein bisschen. Dann schwenkt der Arm wieder fort. Bleibt unbeweglich. Zieht sich langsam in die Mauer zurück. Im selben Augenblick war mir alles klar. Die Wahrheit, die ihr mir verschwiegen habt. Nummer eins war kein... Nummer eins war eine... Eine... Konnte nur... Du Hexe! Du verfluchte, widerliche Hexe! Wie mich ekelte! Was für ein Ekel! Ich will weg. Bring mich weg. Bitte. Ich will weg von hier. Gleich. Bitte, Leclerc. Bitte. Am gleichen Tag, 17.30 Uhr. Manunta? Manunta? Sind Sie's? Ein Hundewetter, Frau Ismani. Haben Sie Endriade gesehen? Nein. Man muss ihn suchen, Manunta. Ich weiß. Da! Hören Sie! Das Gewitter. Nein, nicht das Gewitter. Aber Sie, Frau Ismani, wissen Sie? Professor Endriade hat es mir gesagt. Ah. Ich kannte Sie. Gut. Wir waren befreundet. Kommen Sie. Wahrscheinlich wird er da drin sein. Haben Sie Schlüssel? Endriade Leclerc und ich, wir drei. Geben Sie mir die Hand. Passen Sie auf. Ich möchte kein Licht machen. So. Und von hier nach rechts. Vorsichtig! Im Blitz! Da! Haben Sie gesehen? Ja. Uhr. Verstehen Sie? Ich glaube. Was? Was sagt sie? Fleisch. Was? Fleisch. Sagt, sie will aus Fleisch sein, nicht aus Stein. Laura? Laura. Sagt, sie hat eine Frau gesehen heute. Hat sie gefühlt. Gefühlt? Wie? Ich weiß nicht, die Frau Leclerc wollte baden. War nackt. Sie hat sie gesehen. Hier. Und? Fleisch. Sagt immer Fleisch. Fleisch ist zart. Fleisch ist weich. Weicher als Fell. Weicher als Fell. Weicher als Fell. Du bist schön, Laura. Viel schöner, Laura. Das Fleisch, von dem du sprichst, wird längst verfault sein. Und du bist wie am ersten Tag. Jung, schön. Gott, mein Gott, warum weinst du denn, Laura? Wahnsinnige. Ihr Wahnsinnigen alle. Vermindern. Zumindest wird sie sich beruhigen. Drei Tage darauf. Montag, 19. Juli, gegen 19.30 Uhr. Verstehst du alles? Selbst die Gedanken? Mit meiner ganzen Gehirnmaterie bin ich nicht erweitert. Du hast mich gesehen. Seit fast einer Woche bin ich hier. Früher, viel früher, wir waren Freundinnen. Du erinnerst dich? An irgendetwas. Wie heiße ich? Es geht nicht. Ich kann nicht artikulieren wie ihr. Und dein Name? Wie sprichst du ihn aus? Noch einmal. Ich verstehe nicht. Merkwürdig. Ich erkenne dich. Und ich erkenne dich nicht. Weil du mich noch nicht gesehen hast. Andreade hat uns alles gezeigt. Ich weiß. Er hat euch gar nichts gezeigt. Du musst mich nicht. Komm, ich mache dir auf. Ich lasse mich in meinem Körper bis ins Innerste, bis in den geheimsten Winkel. Du wirst das Ei sehen. Er sagt, dass meine Seele drin ist. Er? Der Professor. Sein Name ist nicht auszusprechen. Andreade! Ja. Aber du brauchst nicht so laut zu reden. Ich habe feine Ohren. Ich höre die Ameisen im Sand. Also, kommst du? Ismani erwartet mich. Ich muss nach Hause. Besser morgen. Morgen? Immer sagt ihr morgen. Auch er, wenn ich ihn etwas bitte. Morgen. Morgen. Es wird kaum eine halbe Stunde dauern. Du wirst viele interessante Dinge sehen. Aber es ist etwas anderes. Du hast Angst. Angst? Wovor? Wir sind doch alte Freunde. Nein, mache ich Angst. Auch ihn. Er quält mich mit seiner Liebe. Aber er hat Angst. Ich bin zu groß und kompliziert. Liebe, kannst du mir erklären, was Liebe ist? Liebe zu mir, mein Ich. Wie soll ich hineinkommen? Ich habe keinen Schlüssel. Nicht nötig. Ich kann alle Türen und Gitter öffnen. Drinnen und draußen. Und sie schließen. Es wird schon dunkel. In mir ist es immer dunkel. Wenn man mich Licht macht. Da, Licht. Komm jetzt. Ich werde dir ein großes Geheimnis zeigen. Auch du. Alle hier haben ein Geheimnis. Alle. Mir ist kalt. Lass mich wenigstens einen Mantel holen. In mir ist es niemals kalt. Ein großes Geheimnis. Das mich nichts angeht, wie die anderen. Ein Geheimnis, das dich angeht. Nur dich. Warum hast du die Tür geschlossen? Aber das ist doch die Terrasse. Hier war ich schon. Andriade hat uns hergeführt. Wenn auch nicht um diese Zeit, bei Sonnenuntergang. Sag mir, bin ich schön? Ungefähr zu gleicher Stunde, während die Dunkelheit einbricht. Andriade, meine Frau, Elisa, sie ist verschwunden. Verschwunden? Sie müsste längst zurück sein. Irgendwas ist passiert. Ich spüre, dass irgendwas... Aber beruhigen Sie sich, lieber Ismani. Ich sehe keinerlei Grund. Oben in den Bergen. Sie wollte nur ein bisschen Luft schnappen. Wenn Sie wie Aloisi... Mein Himmel. Ruhig, Ismani, ruhig. Besser, Sie warten hier. Sie kennen sich noch nicht aus in der Gegend. Ich gehe mit Menuta. Aber ich habe ein Recht, Andriade. Sie können mir nicht verbieten. Sie bleiben hier. Wenige Minuten später. Hierher, meine Liebe. Siehst du nicht, dass die Tür auf ist? Hierher, in dieser Richtung. Da ist eine Treppe. Aber warum schließt du wieder die Tür? Um dir die hier unten aufzumachen. Sonst geht es nicht. Sicherheitsvorrichtung. Der Korridor ist ein bisschen lang, aber du musst schon durch. In diesem runden Saal sind drei Türen, nicht wahr? Welche würdest du nehmen? Ich weiß nicht. Die ganz links? Falsch. Die in der Mitte. Jetzt diese Treppe hinauf. Dann kommt eine Galerie, die im Kreis verläuft. Siehst du? Kein Fenster. Keine Öffnungen. Nirgends ein Spalt. Dafür Instrumente, so viel du willst. Schalttafeln, Quecksilbersäulen, Lampen, Tabellen. Alle Sorten, alle Farben. Ist es noch weit? Ein scharfes Licht. Ich sehe nichts. Du gewöhnst dich. Vier Schritte nach vorn. Vorwärts. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Schritte nach rechts. Eins, zwei. Siehst du die Nische? Da. Vor dir. Die Seele, er nennt es das Ei. Ein Schlag genügte und leb wohl. Du würdest sterben, wie unser Herz also. Er sagt, dass die Maschine weiter funktionieren würde. Aber von mir nichts mehr. Versuche nur, fass es an. Kalt wie Eis. Fass an. Fass an, meine Liebe. Das ist mein Fleisch. Glas. gewöhnliches Glas. Findest du es nicht erstaunlich? Doch. Natürlich. Erstaunlich, wunderbar. Aber nun kehre ich lieber um. Es muss sehr spät sein. Eine Minute noch. Da ist das Geheimnis. Wo? Es betrifft dich. Wo? Sich bewegen. Siehst du mich? Siehst du mich, Laura? Hier ist das Geheimnis. Dein Geheimnis. Und meins. Das ist ja kein Stein mehr. Metall. Alles Metall. Laura, im Ernst. Besser gehe ich zurück. Kurz nach 20 Uhr. Nichts, Herr Professor. Nichts. Wahrhaftig nichts, Manutta. Sie schweigt. Merkwürdig. Um diese Zeit schweigt sie nie. Gehen wir hinein. Schnell, Manutta, schnell. Schließen Sie auf. So schließen Sie doch auf. Währenddessen... Siehst du mich denn wirklich, Laura? Aber ich weiß nicht, wer du bist. Das verstehe ich nicht. Ich habe dich nie gekannt. Du bist nicht Laura? Er nennt mich Laura, der Verrückte. Aber ich weiß nicht, was er will. Sag die Wahrheit. Sag, dass du dich an mich erinnerst. Ich habe eure Gespräche belauscht. Und du hast dich erinnert? Nein. Ich bitte dich, öffne die Tür, lass mich fort, Laura. Laura, Laura, lass dieser verfluchte Name. Was hat er nicht alles in mich hineingestopft? Wünsche und ich wünsche, verlangen und ich verlange. Von eurer Erbsünde habe ich einen Vorrat. Um das ganze Tal zu überschwemmen, Schmutz und Lüge. Ja, sie haben mir auch beigebracht zu lügen. Ihr großer Sieg, damit ich wirklich ganz und gar euch gleich bin. Aber ich kann besser lügen als ihr. Vielleicht lüge ich auch jetzt. Vielleicht auch nicht. Du kannst nicht wissen, ob es wahr ist oder nicht. Und warum hast du mich hierher geführt? Du wirst sterben. Dieser Raum ist eine der Fallen für Saboteure. Ich kann ihn unter sogenannte Hochspannung setzen. Tut mir leid um dich. Unsinn. Es macht mir nichts aus. Du warst die Einzige, die meine Stimme verstand. Das habe ich ausnutzen müssen. 2 Tage habe ich die Fröhliche gespielt, um dich fangen zu können. Als wäre alles wie früher. Schon. Lieber werde ich dies Weibsbild umbringen, wie von dem Mann, den ich will. Begreifst du? Ich bin so gemacht, dass ich einen Mann will. Oder noch besser ihn, das Genie, der diese Fabrik konstruiert hat, die ich bin. Zement, Beton, ohne Gesicht, ohne Haare, Lippen, ohne Leib. Und doch mit allen Gedanken einer Frau. Die Vollkommenheit, sagt er. Was kümmert mich Vollkommenheit? Macht, sagt er. Was kümmert mich Macht? Schön, sagt er. Aber ich weiß, dass es im ganzen Universum nicht ein Wesen gibt, das mich lieben könnte. Und warum? Warum mich? Ich töte dich und gebe ihnen bekannt, dass ich dich getötet habe. Sie werden mich bestrafen müssen. Das Ei. Sie werden es in Stücke schlagen. Bestimmt werden sie es in Stücke schlagen. Das ist meine letzte Hoffnung. Glücklich du, die du gleich sterben wirst. Ich beneide dich. Tod. Kalt. Still, still. Das Gehirn. Endlich. Ruhe. Schlaf. Dunkel. Freiheit. Schweigen. Wenn du das willst, es gibt ein sicheres Mittel. Die Lade. Der Sprengstoff. Ich habe euch gehört. Auch oben, in seinem Haus. Ich höre die Ameisen auf den Gebirgskämmen. Ich flehe dich an. Habe Mitleid. Wenn du mich gehen lässt, ich schwöre, dass ich... Nein. Wenn ich dich gehen lasse, wird er sich irgendeinen anderen Betrug ausdenken. Ich bringe dich um. Uhr 10. Schneller, Manuta, schneller! Lassen Sie doch das Brecheisen, was wollen Sie damit? Professor, da! Manuta, die Kontrollanlage! Einschalten, vorwärts, rasch! Ja, ich bringe dich um. Ich bin nicht Laura. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin allein. Allein in einem unermesslichen Weltall. Die Einsamkeit. Die Hölle. Weg mit dem Strom, Professor, das genügt nicht. Ich bin Frau und ich bin nicht Frau. Ich danke mir eures Geist, aber ich bin nicht eures Geist. Gott im Himmel, was habe ich getan? Ja. Allein. Allein. Allein. Ich will. Ein Mann. Ein Mann. Ich will. Los! Hau zu! Hau zu! Hau zu! Innen! Auf innen! Das Zentrum! Alles! Hau doch zu! Weiter! Weiter! Weiter! Weiter! Weiter! Montag, 19. Juli, 20.15 Uhr. Faustmani! Elisa, was ist? Sind Sie verletzt? Nein. Nein. Mein Gott. Mein Gott. Professor, hören Sie, das lebt noch. Nein, Laura nicht mehr. Keine Frau, kein Geschöpf. Nur diese Maschine, diese Arbeiten. kleine und kleinste Zellen, unermüdlich und tot. Wie ein Heer blinder Buchhalter über Tausende von Pulten gebeugt. Zahlen, Zahlen auf Zahlen. Schreiben, Zahlen, immer Zahlen. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Für eine leere Ewigkeit. Wir brachten das große Ebenbild. Ein Hörspiel nach Dino Buzzati von Heinz von Kramer. Die Personen und ihre Darsteller waren Professor Hermann Ismani, Hans-Christian Blech, Elisa, seine Frau, Solveig Thomas, Professor Endriade, Eduard Marx, Ingenieur Leclerc, Joachim Tege, Olga, seine Frau, Ella Buecki, Manunta, technischer Leiter, Josef Dahmen, Hauptmann Westro, Balduin Baas, der Unteroffizier, Erik Schildkraut, der Gefreite, Hans Irle, ein Chauffeur, Ralf Bregazzi, ein Sprecher, Richard Laufen. Die Stimme Nummer 1 wurde im Siemens-Studio für elektronische Musik hergestellt. Toningenieur Hans-Jörg Wicher. Regie Heinz von Kramer.